لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. Wir gehen mashallah ziemlich gut voran. Also es geht ziemlich gut. Wir haben also von dem ersten Teil, ja, es gibt noch drei Teile, haben wir so viel, Alhamdulillah. Also Zusammenfassung von dem ganzen Kapitel haben wir. Alhamdulillah. Ah ja, wir machen einfach weiter dort, wo wir stehen geblieben sind. Die letzte Fetwa, die wir erwähnt haben, waren die Worte von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, wo er sagt, مظاهره المشركين ومعاونته ومعاونتهم على المسلمين ناقد من نواقض الاسلام. Das Unterstützen der Muschrikin und Hilfeleistung, ja, und ihnen helfen gegen die Muslime ist eine Tat, die aus dem Islam rausbringt, bei allen islamischen Gelehrten. Und das wisst ihr. Was bedeutet مظاهره ومعاونه? Egal um welche Unterstützung und Hilfe es sich handelt. Egal, ob du ihn finanziell unterstützt oder du unterstützt ihn mit einer Idee, ja, oder du unterstützt ihn nur mit Worten. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, wer mit einem Wort, einem einzigen Wort, die Kuffar gegen die Muslime hilft, er ist aus dem Islam rausgetreten mit dieser Tat. Ja, egal, was seine Nähe war. Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wie ihr wisst, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Kampf verboten, Frauen zu töten und Kinder und alte Männer. Und in anderen Überlieferungen werden auch die Rahbaniyun, die Mönche erwähnt, dass sie auch verboten sind, weil die Mönche haben sich ihrer Religion gewidmet, sie wollen mit dem Krieg nichts zu tun haben. Das ist jetzt eine andere Geschichte, dass wir nicht jetzt darüber reden. Wir reden hier jetzt über welches Thema? Alter Mann. Ja. Wie ihr wisst, barakallahu fikum, die Muschrikin haben eines Tages einen alten Mann mit sich genommen. Er war blind und alt. Und er selbst hat nicht gekämpft, hat keine Waffe getragen. Aber sie haben ihn mitgenommen, warum? Damit er den Muschrikin erklärt, ja, damit er sie unterstützt mit seiner Erfahrung, barakallahu fikum, weil das war ein alter Krieger, ein alter Kämpfer. Und als sie dort angekommen sind, ja, er sagt zu dem Führer, der Muschrikin, wo sind wir hier? Er sagt, wir sind am Ort so und so, also bei Hudaybiyah. Nicht bei Hudaybiyah, sondern bei Hunayn, barakallahu fikum. Bei Hunayn, er sagt, das ist aber kein guter Schlachtfeld, hier ist nicht so gut zum Kämpfen, weil der Boden ist ziemlich hart für die Pferde. Ja, die Pferde werden sich die Hufen verletzen an den ganzen Felsen und Steinen, die hier sind. Und außerdem, wieso höre ich hier Geschrei von Kindern und von Frauen und Tieren? Was sind wir hier? Und der Führer sagt, wir haben unsere Frauen und unsere Kinder und unser ganzes Vermögen haben wir mitgenommen. Die stehen hinter uns. Und wir stehen zwischen Mohammed sallallahu alaihi wasallam und zwischen unseren Familien. Das wird uns noch mehr dazu bringen, dass wir kämpfen. Wenn hinter uns sind unsere Frauen und Kinder und vor uns sind die Sahaba, also die Muslime, das wird uns noch mehr dazu, wie sagt man das, motivieren, dass wir kämpfen, um sie zu verteidigen. Weil wenn wir verlieren, werden sie versklavt. Der sagt, Subhanallah, das ist aber eine schlechte Idee. Der alte Mann sagt, bringt die nach Hause. Bringt die, was haben sie mit diesem Krieg zu tun? Bringt sie nach Hause, sie können da noch immer flüchten. Sie können sich verstecken, sie können... Aber wenn sie da sind, die sind am Kampffeld, sie sind ausgeliefert. Was haben die mit Krieg zu tun? Ein erfahrener Krieger verlässt sich auf was? Er verlässt sich auf sein Können, ja, auf seine Kampfstrategie, auf seinen Mut, auf seine Tapferkeit, auf Kämpfen. Auf das verlässt sich ein Krieger. Wir reden jetzt nicht von einem Muslim, sondern von einem Krieger allgemein. Und dieser alte Mann war das. Wir verlassen uns nicht auf diesen Blödsinn. Wir nehmen unsere Frauen und Kinder mit, hoffentlich. Das wird dich dazu, wenn du ein schlechter Kämpfer bist, wenn du ein Feigling bist, ist es unwichtig, ob deine Frau da ist oder nicht. Und deine Kinder. Wozu? Ein Krieger hat sofort gewusst, das ist ein Blödsinn. Aber der hat mich, er hat gesagt, hey, du bist ein alter Ahn, du weißt nicht, das war früher, wie ihr gekämpft habt. Auf jeden Fall, dieser Mann, was wurde aus ihm? Er war alt und blind. Das bedeutet, er wird normalerweise nicht getötet. Der Prophet hat befohlen, dass man ihn fängt und dass man ihn auslöscht. Warum? Weil er war mitbeteiligt im Kampf, strategisch, nicht mit Waffe, sondern er hat den Leuten beigebracht, wie sie sich aufteilen. Der rechte Flügel, der linke Flügel, die Kavallerie, die Bogenschützer sind da, die Artillerie ist von hier. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja, und solche Leute sind natürlich viel gefährlicher als was? Als einzelne Kämpfer, wie zum Beispiel die Infanterie. Das sind einfach Schachfiguren. Ja, Allah, nach vorne. Ja? Für Königreich. Nur nach vorne rennen und ja, wenn du überlebst, bekommst du Pension. Wenn du stirbst, dann bist du gestorben für Vaterland. Und kommst in Jahannam. Allah uns dann. Aber der Führer nicht. Der Führer sitzt hinten in der Kanzlei. Ja, und schaut und sagt, ja, wir können 500 Soldaten opfern in diesem Kampf. Das ist nicht der Rede wert. Ja, 500 Soldaten, das ist ja schon. Das ist nichts. Die Briten haben 500.000 Soldaten geopfert im Ersten Weltkrieg. 500.000 im Ersten Weltkrieg, britische Soldaten, nur Soldaten von Zivilisten, und die Deutschen, wollen wir gar nicht erwähnen, wie viele die gestorben sind. In einem Krieg, der, was hat er gebracht? Nichts. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Muhim, dass wir wieder zu unserer Messe kommen. Wer den Kafir hilft gegen Muslime, auch mit einem Wort, ist aus dem Islam rausgekommen. Barakallahu fikum. Die nächste Fetwa, auch von Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, er sagt, إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِمُعَادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنْ لَمْ يُعَادِهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ. Subhanallah. Diese Fetwa, Allah, ist logisch. Jede Fetwa, die wir hier erwähnen, ihr könnt sie gleich, versetzt euch selbst in die Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in der er gelebt hat. Und die Fetwa wird euch sofort verständlich sein. In unserer Zeit, wenn du sagst, ja, ich verstehe das nicht. Natürlich verstehst du nicht. So viele Schubuhat, so viele unklare Dinge. Die Leute wissen, kennen die Religion nicht. Deswegen versetz dich in die Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und dann wirst du jede Zeit, die danach gekommen ist, so, du wirst sie verstehen, wieso haben Muslime so gehandelt. Wieso hat Abu Bakr Armee geschickt, Leute zu liquidieren, die La ilaha illallah sagen. Ganze Stämme. Warum? Wegen einer Sache. Subhanallah. Ja, aber die sagen La ilaha illallah. Wallahi, auch wenn sie La ilaha illallah sagen und beten und fasten, wenn sie sich gar nicht zahlen, ich werde gegen sie kämpfen. Wegen einem Iqal. Iqal ist dieser Seil, mit dem man Knie von Kamel bindet, dass es nicht flüchtet. Ja? Man macht so bei einem Kamel, dann bindet man im Knie und dann steht es nur auf drei. Ja? Es kann nicht weglaufen. Und das macht man nur bei dem, wie sagt man das, bei dem Männchen. In einer ganzen Herde gibt es immer ein Alpha-Männchen, sozusagen ein, wie sagt man das? Ibel. Esch? Ibel. Lala, Ibel, die sind alle Ibel. Barakallahu fikum. Sondern dieses Männchen, dieses Esch? Nein, kein Reittier. Wir reden also Leittier. Sozusagen Leittier, das dominante Tier in der Herde. Wenn dieses in der Nacht flüchtet, alle diese Kamele flüchten in alle Richtungen und du sammelst sie nicht mehr. Deswegen, wenn dieser Haupttier, du bindest ihn, ja, das nennt man Iqal. Abu Bakr sagt, auch wenn sie Iqal, sie haben einen Iqal in der Zeit des Propheten als Zekah gezahlt, wenn sie jetzt nicht sagen, Wallahi, ich bekämpfe sie. Ich mache Krieg gegen sie. Ja? Al-Muhim, hörst diese Fetwa, sagt Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. إن الإسلام لا يستقيم إلا بمعادات أهل الشرك. Der Islam, den kann man nicht verwirklichen, Istiqama, dass du ihn aufrecht hältst, außer mit Feindseligkeit gegenüber den Götzendiener, den Mushrikin. Ohne dem geht es nicht. Dann sagt er, فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. Wenn er die Mushrikin nicht als seine Feinde ansieht, dann gehört er zu ihnen, auch wenn er selber keinen Schirk begeht. Stell dir vor, du bist mit Propheten sallallahu alaihi wasallam in Mekka oder in Medina. Die Mushrikin sind in Mekka und ihr seid in Medina. Und du sagst, die Muschikin in Mekka, die sind nicht meine Feinde. Was bist du? Ente minhum, du gehörst zu ihnen. Wenn sie nicht deine Feinde sind, dann gehörst du zu ihnen. Auch wenn du selber keinen Schirk machst. Stell dir vor, du lebst jetzt in Medina, in Mekka sind Muschikin, Abu Sufyan im Harb und Abu Jahl und die Ikrime und die anderen. Und du sagst, nein, die sind nicht meine Feinde. Wenn sie nicht deine Feinde sind, dann gehörst du zu ihnen. Das ist eine Regel. Das gilt für alle Muschrikin vom Propheten bis Yom al-Qiyamah. Und in diesem Fall, wer sind diese Muschrikin gewesen, über die Mohammed ibn Abdul Wahhab spricht? Die Muschrikin, die damals auf der arabischen Insel gelebt haben oder im ganzen islamischen Reich. Und die Muschrikin sind auch Grund, dass die Muslime ihre Länder verloren haben. Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht dulden, dass man einen anderen Gott anbetet, tabaraka wa ta'ala, auf seiner Erde. Allahs, ihr wollt nicht Allah anbeten, subhanahu wa ta'ala, kein Problem, wir werden den Kuffar die Macht über euch geben. Ja? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ich habe euch erzählt, zum Beispiel damals die Sufis, die Muschrikin in Ägypten, ja? Die Schuyuch sind gekommen und haben gesagt, ihr braucht nicht rausgehen, um gegen die Briten zu kämpfen. Über die britische also den Kolonisator. Ha? Müsst ihr nicht. Warum? Weil wir haben zwei Gräber, zwei Turbe, zwei Mausoleen, zwei Gräber, da sind Schuyuch begraben, zwei Ustase. Der eine ist auf andere Seite vom Land, also bei Libyen, und der andere ist auf andere Seite bei Golanhöhen. Ha? Diese Linie, die da ist zwischen diesen zwei Schuyuch, wenn ein Brite da vorbeigeht, er wird sofort tot umfallen. Diese Schuyuch beschützen uns von den Kuffar. Was glaubt ihr, was passiert ist? Ihr wisst, was passiert ist. Briten haben Ägypten in 0,nix, war Ägypten weg. Warum? Wegen Schirk. Wegen Schirk, la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Dann sagt Sheikh Hussein und sein Bruder Abdullah, die zwei sind Söhne von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sie sagen, من قال لا أؤادي المشركين أو أؤادهم ولم يكفرهم أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وآدوا دين الله أو قال لا أتعرض للقباب فهذا لا يكون مسلما. Wer sagt, die Muschrikin sind nicht meine Feinde? Oder er sagt, die Muschrikin sind meine Feinde, aber ich mache kein Takfir über sie. Lem yukaffirhum. Er sagt, die Muschrikin sind meine Feinde, aber ich mache kein Takfir über Muschrikin. Oder er sagt, ich werde mich den Leuten nicht widersetzen, die La ilaha illallah sagen, auch wenn sie Kufr und Schirk machen. Ich werde sie nicht bekämpfen. Jeder, der La ilaha illallah sagt, auch wenn er Kufr und Schirk macht, ich werde sie nicht bekämpfen. Ich werde sie nicht, ich werde nicht, wie sagt man das, widersetzen oder sie kritisieren. Auch wenn sie gegen diese Religion kämpfen, auch wenn sie gegen die Religion Allahs kämpfen, ich werde mich gegen den nicht, wie sagt man das, aufstehen oder, na? Oder er sagt, la ata'aradu lil-qibab, er sagt, ich widersetze mich nicht, oder ich werde nicht die Kibab bekämpfen. Was sind Kibab? Kubbe. Wisst ihr, was Kubbe ist? Kubbe ist das Runde auf einer Moschee. Oben, der Dach ist rund auf den Moscheen. Okay? Kubbe. Ja? Diese Kibab, die baut man auf Gräbern von toten Schuyuch. Ja? Wie eine kleine Moschee. So viel, dass du Geld reinwerfen kannst oder, keine Ahnung, du steckst deine Hand rein und berührst irgendein Wasser. Oder es gibt verschiedene Arten von diesen Blödsinn. Die Shayatin. Bei uns zum Beispiel gibt es eine. Du gehst am Abend, du guckst rein, da drinnen ist ein Grab, bedeckt mit so einem weißen Tuch, mashallah, und dort steht so ein Behälter und daneben ein links, wie sagt man das, Behälter mit Wasser, damit der Tote aufstehen kann und Abendessen nehmen kann, um Aksha Maghrib zu beten. Ja? Und dann gehst du dorthin, überall dort auf dem Boden ist Wasser, weißt du, man sieht, es hat getropft, als er Abendessen genommen hat. Wallahi, die Leute glauben an sowas, Brüder. Die Leute glauben an sowas. Du gehst dorthin, wirfst. Allah, ich kann mich erinnern, in einer Jahiliyyah war ich in Montenegro. Ich war in einer Stadt, also am Strand. Ja? Am Strand dort, wo es gibt eine Stadt dort. Ja? Die Muschrikin, die sich selbst Muslime nennen, haben dort zwei Gräber gemacht. Ja? Zwei Gräber. Mann und Frau nebeneinander begraben, da ist so ein Loch und Metallgitter, was steht in so einer riesigen, Steinmauer. Ja? Da sind so zwei Fenster und drinnen sind so, mashallah, zwei schöne Gräber und so. Und du kannst dort Geld reinwerfen, kannst Dua machen, Al-Fatiha, für Glück und so. Und dann gehst du dich sonnen. Oder gehst ins Wasser. Oder wie auch immer. Allahu mustan. Rundherum sind überall Diskotheken und Kaffeehäuser und so und so weiter und so weiter. Und die Leute glauben an sowas. Du gehst an diese Turbe, also an diese Grabstätte oder Mausolee, und du glaubst, du bist, mashallah, du. Aber du, so einer ist ein richtiger Muschrik, schlimmer als die Muschrikin in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Weil die Muschrikin in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben sich an wen gewendet, wenn es schwer wurde? An Allah einzig und alleine. Aber wenn es ihnen gut ging, haben sie ihre Götzen und ihre Statuen benutzt, um Geld zu verdienen. In Mekka. Die Leute kommen, die Schwachköpfe aus ganz arabischer Halbinsel kommen, um diese Statuen zu besuchen. Und wenn er kommt, er muss irgendwo übernachten, er muss, ja. Zum Beispiel, die durften nicht Tawaf machen um Kaaba, außer mit Ihrame, mit Kleidung, die Quraysh herstellen. Eine Fetwa von Quraysh. Jeder, der kommt, Kaaba zu besuchen, er muss Kleidung bei uns kaufen. Die Leute viele waren arm, sie konnten nicht. Dann haben gesagt, dann kannst du nicht mit dieser normalen Zivilkleidung, kannst du nicht Tawaf machen. Dann haben sie nackt Tawaf gemacht um Kaaba. Aywa. Subhanallah. Die haben nackt Tawaf gemacht, die Muschrikin haben nackt gemacht Tawaf um Kaaba. Warum? Weil sie sich diese Ihrame nicht leisten konnten, die Quraysh herstellten. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allahu mustan. أو قال لا أتعرض للقباب فهذا لا يكون مسلما. أنا sagt ich widersetze mich nicht oder ich habe nichts gegen diese Mausoleen, diese Turbe und diese Gräber, wo Ustase angebetet. Ich habe nichts gegen diese Sache. So einer ist kein Muslim. Wenn du sagst, ich habe nichts gegen dem, dass die Leute diesen Grab anbeten oder ihn rufen in ihren Dua und so weiter und so weiter, ich habe nichts gegen diese Sache, dann bist du kein Muslim. لا حول ولا قوة إلا بالله. Habt ihr die Fetwa verstanden? Noch einmal von Anfang. Man qala la uadi al-mushrikin. Wer sagt, ich habe nichts gegen Muschrikin. Muschrikin sind nicht meine Feinde. Oder er sagt, die sind meine Feinde, aber ich mache kein Takfir über sie. Oder er sagt, ich werde niemanden, ich habe nichts gegen Leute, die la ilaha illallah sagen, auch wenn sie Kufr und Schirk begehen, auch wenn sie gegen die Religion Allahs kämpfen. Oder er sagt, ich bekämpfe nicht, oder ich habe nichts gegen Leute, nicht Leute, sondern Al-Qibab, diese Kubbe, die man über Gräben baut, über Gräber toter Shuyukh und toter Ustase und toter Hodjas und so weiter und so weiter. Fahadha la yakunu muslimen. So einer ist kein Muslim. Wenn du nichts gegen Schirk hast, dann bist du kein Muslim. Hasbunallahu. Und viele Leute haben jetzt solche. Er sagt, Bruder, er sagt la ilaha illallah. Okay, er sagt la ilaha illallah. Aber er zerstört es direkt danach. Womit? Mit Schirk, den er macht. Was nützt ihm denn dieses la ilaha illallah? Dieses la ilaha illallah ist eine Formel. Wenn du sie nicht verstehst, dann ist es nur, was glaubst du, was das ist? Sesam, öffne dich. Und es öffnet sich. Wallahi, daraus wird nichts. Wenn du la ilaha illallah nicht verstehst, wenn du es nicht in Tat umsetzt, na, ist es nutzlos. Und das allererste, la ilaha, es gibt keine Gottheit, illallah, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du Schirk begehst, oder nicht gegen die Muschrikin, wenn du nichts gegen sie hast, dann hast du dieses la ilaha, der erste Teil von la ilaha illallah, dieses la ilaha, ist bei dir nicht korrekt. Du sagst, es gibt keine Gottheit außer Allah, aber der einen anderen Gott anbetet, oder mehrere Götter, und Menschen anbetet und Djinn und Shayatin und so weiter und so weiter. Du sagst, ich habe nichts gegen dich, ich akzeptiere deine Religion. Ich respektiere, das ist deine Sache, das ist meine. Das stimmt, das ist deine Sache. Aber du musst dir sagen, das ist deine Sache mit der Sprache des Korans. Wie? Was ist die Sprache des Korans, wenn du ihm sagen willst, jemand ist Kafir, jemand betet, jemand ist Muschrik? Wie sagst du mit der Sprache des Korans, also mit den Worten Gottes, der Barak, wie sagst du ihm, ist deine Sache? Kul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun. Er sagt, la ilaha illallah, sagst du das? Schau, Yom Kiyama, was mit deinem La ilaha illallah ist. Aber du begehst hier Kufr, und ich sage dir, lekum dinukum wal yadin. Wir sind nicht gleiche Religion. Es ist unmöglich, du betest jemand anderen an und rufst jemand anderen an in Dua, und ich sage, wir sind gleiche Religion. Wenn du das sagst, dann bist du so wie er. Fahuwa minhum, er gehört zu ihnen, auch wenn er selbst keinen Schirk macht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Diese Linie muss klar gezogen werden zwischen Kufr und Schirk und zwischen Islam auf der anderen Seite. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Fetwa von Sheikh Abdurrahman bin Hassan. Er sagt: La yakunu al-mar'u musliman illa bi tarki shirk wal bara'ati minhu wa mimman fa'ala. Fa idha ankara alaykum assalam. Fa idha أنكر إبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وآدى من فعل ذلك صار مسلما معصوم الدم والمال. Ein Mensch wird nicht zum Muslim, außer wenn er den Schirk verlässt und wenn er sich von ihm lossagt und wenn er sich lossagt von jedem, der ihn begeht. Und wenn er also das Anbeten eines von jemand anderen verleugnet und ablehnt, und sich selbst lossagt und diejenigen, die andere Götter anbeten oder Schirk begehen, sie als Feinde annimmt, so einer ist Muslim geworden und sein Blut und Vermögen sind Ma'sum geworden. Was bedeutet Ma'sum? Beschützt, unantastbar. Ma'sum bedeutet für dich unantastbar. Sein Blut, seine Ehre und so weiter und so weiter. Unantastbar ist ein Muslim, alles. Wir wollen nicht sagen heilig. Wenn du sagst, es ist heilig, es ist nicht heilig. Nur Allah ist heilig. Al-Quddus, tabaraka wa ta'ala. Und seine Worte sind heilig, subhanahu wa ta'ala. Und seine Eigenschaften sind heilig, tabaraka wa ta'ala. Aber dass du sagst, das Blut eines Muslims ist heilig, es ist nicht heilig. Wir wissen, was heilig ist. Es ist unantastbar sozusagen. Barakallahu fikum. Kannst du das nochmal wiederholen? Bi ay luga? Deutsch. Ayo. Ein Mensch wird nicht zum Muslim. Ja. Außer er verlässt den Schirk. Und sagt sich von ihm los. Und sagt sich los von dem, der es macht. Und wenn er das Anbeten jemand anderen ablehnt und sich lossagt, also das Anbeten von jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er das ablehnt und sich davon lossagt und die Muschrikin als seine Feinde nimmt, so einer ist Muslim geworden. Und sein Blut ist und sein Vermögen unantastbar sind geworden. Aywa. فالهنفاء أهل التوحيد اعتزل هؤلاء المشركين لأن الله أوجب على أهل التوحيد اعتزالهم وتكفيرهم والبراءة منهم فالهنفاء أهل التوحيد also ihr هنفاء wir sagen wir sind هنفاء ملة إبراهيم ملة إبراهيم هنفاء die Religion von Ibrahim عليه السلام die Monotheisten die Leute des Tauhids هنفاء bedeutet Monotheisten was ist das Gegenteil von Monotheismus? Polytheismus. Mehr Götterei sozusagen. Und Monotheismus ist Tauhid. Monotheismus, Glaube an einen Gott, subhanahu wa ta'ala, der Tauhid. O ihr Leute des Tauhids, i'tazalu ha'ulai al-mushrikin, i'tizal, was bedeutet i'tizal? Sich von denen abspalten. Allah, distanzieren, verlassen. Verlasst die Leute des, verlasst die Mushrikin. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat den Leuten des Tauhids befohlen, sich von den Mushrikin zu distanzieren, über sie Tekfir zu machen und sich von ihnen loszusagen. Allah hat dich verpflichtet, dass du was mit Mushrikin machst, dass du dich von denen distanzierst, dass du Tekfir über sie machst und dass du dich von ihnen lossagst. Ja? Und das alles natürlich was? Im religiösen Sinne. Wir werden dann später einige Fatawa erwähnen, inshallah, dass die Leute das nicht falsch verstehen. Wie zum Beispiel das Zusammenarbeit mit denen. Ja? Kaufen, verkaufen, gerecht sein, auch wenn es sich um einen Kafir handelt, gerecht sein und so weiter und so weiter. Aber die Religionen müssen klar und deutlich getrennt sein. Es gibt nicht da, alles ist vermischt, jeder glaubt. Jeder kann sowieso glauben, was er möchte. Es gibt keinen Zwang in ihrer Religion, aber die Sachen müssen klar sein. Ja? Wir reden jetzt nicht von Juden und Christen. Ihre Religion ist eine andere. Ein Jude wird niemals sagen, ich bin Muslim. Ein Christ wird nicht sagen, ich bin ein Christ. Ein Buddhist wird nicht sagen, ich bin ein Affen. Ein Christ wird niemals sagen, ich bin ein Moslem. Ein Buddhist wird niemals sagen, ich bin ein Moslem. Ein Hinduist wird niemals sagen, ich bin ein Moslem. Diese Religionen, die werden nie sagen, wir sind Muslime. Aber wir reden jetzt, wenn wir reden von Muschrikin, wir reden von den Muschrikin, die sagen, wir sind Muslime. Ja? Wir sagen, nein, ihr seid keine Muslime. Solange ihr Schirk macht, seid ihr keine Muslime. Wir sagen, la ilaha illallah. Ihr sagt es, aber ihr zerstört es gleich mit euren Taten. Ja? Weil wird jemand kommen und sagen, Juden und Christen sind Gläubige? Wenn er das sagt, ist er aus dem Islam rausgegangen. Ja? Wenn er das sagt, ist er aus dem Islam raus. Aber wenn jemand sagt, er ist ein Muslim, er sagt, la ilaha illallah, da ist es problematisch. Wenn er la ilaha illallah sagt und ein Muslim ist, dann bedeutet das, das Fleisch, was er schlachtet, ist halal. Das bedeutet, wenn er, du darfst eine von ihm heiraten und er darf von dir heiraten. Wenn er stirbt, betet man in Janaza. Das ist ein großes Problem. Wenn er Schirk begeht, wenn er Schirk macht, wenn Kufr sein Dien ist. Ha? Das ist das, wovon wir hier reden. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist das, wovon wir hier reden. Ha? Wir müssen uns also von diesen Leuten, sagt jemand, wer hat verstanden, Barakallahu fikum, Tekfiruhum. Bei diesen Worten Tekfiruhum. Allah hat dich verpflichtet, Tekfir über sie zu machen. Verstehst du aus diesem Tekfiruhum, dass damit Christen gemeint sind? Natürlich nicht. Weil gibt es Streit unter uns, dass Christen Kuffar sind? Natürlich nicht. Der Streit entsteht über die Leute, die la ilaha illallah sagen, aber es mit ihren Taten zerstören. Da kommt der Streit. Ahlu Tawhid, bei denen gibt es keinen Streit. Ja, Bruder, aber er sagt la ilaha illallah, ich habe ihn gesehen, er betet und so. Ja, Habibi, ruft er nicht Menschen, Geschöpfe in seiner Dua. Oh du, oder oh das, oder oh der. Macht er das? Ja, er macht, aber er sagt la ilaha illallah. Habibi, das ist Muschrik. Er hat andere Gottheiten, a'udhu billah. Ja? Oder ein Gesetzgeber, der sich als Muslim ausgibt. Wallahi, schaut euch diese Leute an. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie richtig bloßgestellt. Bis vor einigen Jahren durftest du nichts gegen diese arabischen Präsidenten sagen. Ja, die greifen dich sofort an. Aber jetzt selber, vorgestern habe ich einen Murji getroffen. Murji mit Bart, ja, und kurze Hose. Und mashallah, Allahu Akbar. Ja. Wallahi, hättest du vor einem Jahr irgendwas gesagt gegen Husni Mubarak, er würde... Bruder, aber das kannst du nicht sagen, Ulema, Sheikh so, Sheikh Fulani, Sheikh Alani. Ja? Er selber kommt und sagt, Subhanallah, er benimmt sich wie Husni Mubarak und so. Ich sage, schau, Mut, Tapferkeit. Jetzt, wo er gestürzt ist, jetzt darf er reden. Aber bis gestern hat er seine Klappe gehalten. Aber die Leute des Tawhids haben immer geredet. Immer, von Anfang an haben sie geredet, weil die anderen geschwiegen haben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, die Ulema von Tawhid, die Ulema von Tawhid, Wallahi, man kann sie klar unterscheiden, von wem? Von den Leuten von Kufr und Tendid und Schirk und Heuchlerei und Nifak. Klar und deutlich, Wallahi. Hasbun Allahu, ni'mal wakeel. Wo sind wir stehen geblieben, Barakallahu fikum? Ibadatul Kuburi, tunafil Islam. فإن أساسه توحيد والإخلاص ولا يقوم الإخلاص إلا بنفي الشرك والبراءة منه. عبادة القبور تنافي الإسلام. Das gehört noch immer zu der vorherigen Fetwa. Das Anbeten von Gräbern negiert den Islam, zerstört den Islam. Ja. Und das Fundament des Islams ist Tawhid und Ikhlas. Monotheismus und Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit in den Taten. ولا يكون الإخلاص إلا بنفي الشرك والبراءة منه. Diese aber Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit wird niemals sein, bis man den Schirk nicht, wie sagt man das, ablehnt und sich von ihm lossagt. Bis man den Schirk nicht ablehnt und sich von ihm lossagt. Du sagst, ich bete Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich an. Ihn einzig und alleine. Meine Gebete mache ich nur für ihn. Meine Dua mache ich nur. Aber diese Leute, die andere Götter anbeten und Kubur und die Leute, die beten Gräber an und so weiter, ich kann nicht sagen, dass das Kuffar sind, dass das Ungläubige sind und dass ich mich von denen lossage, weil die, wenn du das nicht kannst, Hast du La ilaha illallah überhaupt nicht verstanden? Dieses Nafi wal Ithbat, das sind diese zwei Fundamente von La ilaha illallah. Das Ablehnen und Ithbat und das Bestätigen. Das Ablehnen von allen Gottheiten. Und das Ablehnen der Religion, dass du sagst, du hast keine Religion. Es sage ich, du Muslim, bist du nicht. Das ist deine Pflicht. Illallah, außer Allah, der einzige Gott. Und nur die Gläubigen sind nur die, die nur ihn einzig und alleine anbeten und diesen Tauhid in Tat umsetzen. Versteht ihr mich? Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Nächste Fetwa von Sheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman. Rahimahullah ta'ala. Er sagt, Al-Mar'u kad yakrah al-shirk wa yuhibbu al-tawhid lakin ya'tihi al-khalal min jihati adam al-bara'i min ahli al-shirk wa tarki muwalati ahli al-tawhid wa nusratihim fayakunu muttabi'an lihawa dakhilan min al-shirk fi shu'abi tahdimu dinahu wa ma banahu tarikan min al-tawhid usulan wa shu'aban la yastaqimu ma hu imanuhu alladhi irtadahu. Ein Mensch, sagt er, Rahimahullah ta'ala, ein Mensch, ein Mann, es kann sein, dass er den Schirk hasst und dass er Tauhid liebt, aber bei ihm kommt, wie sagt man das, schmuggelt sich rein in seinen Glauben, wie sagt man das, Mängel, auf welche Art und Weise, indem er sich von den Leuten der Schirk nicht lossagt. Er hasst Schirk, er sieht, das ist ein Blödsinn, subhanallah, aber er sagt sich von den Muschikin nicht los. Ja? Und er verlässt die oder er unterlässt die Hilfe der, gegenüber den Muschikin gegen Muslime. Er will damit nicht aufhören. Du sagst, Bruder, das sind Muschikin. Wie kannst du denn behilflich sein im Kampf gegen Brüder, gegen Muslime? Er sagt, ja, Bruder, ja? Wenn er das macht, er ist kein Muslim. Auch wenn er Schirk hasst, er hilft, er weiß, das sind Muschikin, er hilft ihnen aber noch immer gegen Muslime. Er ist ein Kafir. فَيَكُونُ مُتَّبِيًا لِهَوَى. So einer befolgt seine Gelüste und seine Triebe. دَخْلَ مِنَ الشِّرْكِ فِي شُعَبِ تَهْدِمُ دِينَهُ وَمَا بَنَاهُ. Er ist durch bestimmte Abzweigungen in den Schirk geraten und damit hat er seine Religion zerstört und all das, was er gemacht hat, alle seine Taten hat er zerstört. Er selber macht keinen Schirk, oder? Er macht keinen Schirk. Er macht Tauhid, subhanallah. Aber er kann sich von den Muschikin nicht lossagen. Er mag sie, das sind seine Freunde von früher, das sind seine Verwandten und so. Und diese Verwandten von ihm kämpfen gegen die Armee des Propheten. Und er unterstützt sie und so. Er ist durch eine Abzweigung direkt in den Schirk geraten. Er hat den Schirk unterstützt. Gegen wen? Gegen Tauhid. La hawla wa la quwwata illa billah. Dadurch zerstört er seine Religion. Tariken min al-tawhidi usulan wa shu'aban. Und auf diese Art und Weise verlässt er bestimmte Fundamente und Abzweigungen des Tauhids. Was ist in diesem Fall die Abzweigung oder dieser Fundament im Tauhid? Das kämpft man der Seite von La ilaha illallah gegen alle Mushrikin. Und wenn du selber nicht kämpfen kannst, wegen Schwäche oder irgendwas anderes, dann wirst du auf keinen Fall dich auf die Seite der Muschikin stellen. Auf keinen Fall. Weil wenn du das machst, bist du aus dem Islam raus. La hawla wa la quwwata illa billah. La yastaqimu ma hu imanuhu alladhi irtadahu. Und sein Iman, den er sich sozusagen, den er sich wünscht, ein Mu'min zu sein, wird niemals aufrecht bleiben. Du lernst Koran und du lernst Sunnah und Mashallah und lernst Sunnah auswendig und das ist da'if und das ist sahih und das ist. Aber du bekennst dich zu diesem Tagut und du bekennst dich und sagst, er ist unser Wali al-Amr und er ist unser Führer und er ist unser. Gegen wen kämpft dieser Wali al-Amr? Du lernst Tawhid, du lernst Koran, du lernst Hadith, du lernst die richtige Akhida, Salafia. Du weißt, was der gerade Weg ist. Du weißt, dass der gerade Weg der Weg der Sahaba ist. Und du wünschst dir das, du liebst, das ist die Religion. Aber du stellst dich auf die Seite von saudischen König. Im Kampf gegen wen? Im Kampf gegen Islam und gegen Tauhid. Im Kampf gegen Muslime. Ja, aber Ulema haben Fetwa gegeben. Gut. Ja, aber was hast du? Diese Religion, die du erkannt hast, dass das die Religion ist, du selber hast sie nicht. Und die wird zerstört. Weil du dich auf die Seite von Muschikin gestellt hast, im Kampf gegen Muslime. Verstehst du mich? Deswegen sagen wir über Schuyuch. sogenannte Ulema. Ja? Ich kann mich erinnern, damals, für uns waren die besten Schuyuch, die geschwiegen haben. Er macht keine Dua, und er redet nicht, er redet über nichts. Wenn du ihn etwas fragst, sagst du ihm so, aber er redet nicht über diese dornigen Fragen sozusagen. Das waren die besten für uns damals, von denen, die nicht im Gefängnis sind natürlich. Ja? Aber die, die offen geredet haben, sich offen ihrer Loyalität, offen ihre Loyalität haben sie wem gezeigt? Dem Tagut, gegenüber wem? Und sich losgesagt haben von den Muslimen und sie mit den verschiedensten Namen genannt haben, Bughat und Taifa Dalla und Khawarij und Ahlul Takfir und Ahlul Dalal und Ahlul Ahwa und Ahlul Bid'a. So nennt man die Brüder. Diese berühmten Namen, die heute Durus machen und Fetawa und ja, wie Aid al-Karni zum Beispiel. Dieser Safzak. Allah, ekelhaft. Früher habe ich wirklich seine Vorträge gehört und so und einige Bücher gelesen und so. Allah Mustan. Auf jeden Fall, seine Frau ist von Ali Saud. Ja? Er hat seine Frau von Ali Saud geheiratet. Und seitdem ging es bergab. Richtig. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayo. Nächste Fetwa auch von Sheikh Abdul Latif Ibn Abdirrahman Rahimah wa Ta'ala. Er sagt: La yastaqimu li abdin islamun wala din illa bimu'adati a'da illahi wa rasulihi wa mu'alati awliya illahi wa rasulihi. Ein Mensch wird seine Religion nicht aufrecht halten können, ja? Nicht Islam und nicht Din, überhaupt nicht. Von seiner Religion kann nichts übrig bleiben, außer wenn er die Feinde Allahs und die Feinde des Propheten für seine Feinde nimmt und erklärt. Jeder, der gegen Allah kämpft und seinen Propheten, er ist mein Feind. Ja? Und alle, die Allah subhanahu wa ta'ala, aufrechte Diener, treue Diener, Awliya Allah, das sind meine Brüder. Denen, die haben meine ganze Loyalität und Brüderlichkeit und Liebe im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne dem gibt es keine Religion. Dass du sagst, ich bin Muslim, ich bin auf der Wiese und so, aber ich liebe alle Türken. Egal, ob sie Sufi sind, oder Säkularisten, oder Juden, oder Katholiken, oder was weiß ich was. Muschrikin, Kommunisten und was es alles so halt gibt dort. Ja? Ich liebe sie alle. Du hast La ilaha illallah nicht verstanden, du hast keine Religion. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Du musst sagen, ich liebe alle Leute von La ilaha illallah. Und sage mich von jedem, der gegen La ilaha illallah kämpft, auch wenn er mein Bruder ist, auch wenn er mein Vater ist, auch wenn er meine Oma ist. Ich sage mir von denen los. Lekum dinu kuwa liya din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa maqtul mushrikeen wa aibuhum wa dhammuhum wa takfiruhum wal bara'atu minhum huwa haqiqatu din wal wasilatu al-uzma li rabbil alamin. Maqtul mushrikeen, das verabscheuen der Götzendiener. Der Muschrikin, die Gräber anbeten und Leute, Menschen anbeten, Tote und die Djinn anbeten. Ja? Das Verabscheuen von Muschrikin. Und das Aufdecken ihrer Uyub, ihrer Mängel. Ja? Und das, wie sagt man das? Dem, Allahumma sallam, wenn du jemanden das kritisieren, وتكفيرهم, und der Takfir über solche Muschrikin, والبراءه منهم, und das Lossagen von den Muschrikin, هو حقيقه الدين, das ist Hakika des Dienst, die Hakika, die Tatsache, die, wie sagt man das? Wahrheit. Die Wahrheit. بارك الله فيكم. والوسيله العظمى, wisst ihr, was Wasila ist? Wasila. Nicht Wasila in dem Sinne, Mittel oder Weg. Wasila tul uzma li rabbil alamin. Der beste und der stärkste Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Zu dem Herrscher der Geschöpfe. Sagst du, Allah, die Leute beten andere Götter an, a'udhu billah. Ein Gott hat sie erschaffen. Sie beten aber andere an, rufen andere. Wo ist Gott? Wo ist Allah? Subhanallah. Kind ist krank geworden, anstatt dass er sagt, oh Allah, mein Kind ist krank, bitte heile es. Er geht zu Sheikh. Er geht zu Scheich und ruft ihn und kniet auf Knie auf seinem Grab und weint und sagt, bitte, bitte Ustaz, mein Kind ist krank. Mein ist so einer Muslim? So einer ist, niemand wird sagen, er ist ein Muslim. Niemand, außer ein Jahil, ein Schwachkopf. Wenn er dennoch sagt, er ist ein Muslim, der bei Ustaz sagt, bitte Ustaz, bitte Ustaz, ja, dann ist er selber Muschrik. Wallahi ladim. Er ist Muschrik. Du sagst zu jemandem, der bitte Ustaz, bitte Ustaz, bitte Sheikh, bitte was weiß ich was, ja, du sagst, er ist kein Muschrik, du bist ein Muschrik. Und sagst zu jedem, er ist ein Muschrik. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Er hat die Religion nicht verstanden. Wenn er sie nicht versteht, ist er selber schuld. Wieso hat er nicht gelernt? Wieso hat er nicht gelernt? Geh und sag ihm irgendwas. Sag ihm, schau, subhanallah, er wird dich attackieren. Er wird dich verbal und auch wie sagt man das? Nonverbal. Ah? Nonverbal. Körperlich. Körperlich und physisch und geografisch. Und in jedem Sinne wird er dich fertig machen. Er wird dich verbannen. Er wird dich rausschmeißen. Er wird dich einsperren. Er wird dich töten. Allahu Akbar. Ja, und dann sagen sie, man darf nicht sagen, diese Muschikin. Wenn du es nicht sagen willst, sag es nicht, aber dann bist du ein. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La yatasawwar, sagt Sheikh Abdul Latif ibn Abdirrahman. La yatasawwar, es ist unmöglich, es ist unvorstellbar. Unvorstellbar ist es. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mahua, was ist es? An ya'arif at-tawhid wa ya'malu bihi wa la yu'adi al-mushrikeen. Es ist unvorstellbar, dass jemand den Tawhid kennt und dass er nach Tawhid lebt und danach handelt. Aber die Muschrikin sind nicht seine Feinde. Das ist unvorstellbar, das kannst du dir nicht vorstellen. Jemand kommt und beleidigt deine Mutter. Kann er dein Freund sein? Nein, er ist sofort dein Feind. Ja. Wenn jemand kommt und sagt, es gibt einen anderen Gott außer Allah, er beleidigt Allah subhanahu wa ta'ala. Oder er sagt, Allah hat Kind. Oder was sie alles noch sagen, wo Yasin Billah. Die Engel wären Töchter Gottes. Oder mein Sheikh sieht das Unsichtbare. Er ist jetzt in Istanbul, er sieht uns hier, was wir reden und sprechen. Ah, Allah. Er beleidigt Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Allah sagt, Innil hukmu illa lillah, das Gesetz gehört Allah. Und die Gesetzgebung, einzig und alleine. Ja? Und der macht Gesetze und sagt, ich bin der, ich sage halal, haram. Wenn ich sage, Alkohol ist halal, hier wird halal sein. Wenn ich sage, Schwule dürfen miteinander leben, hier dürfen sie, keiner kann was dagegen machen. Das ist ein Rechtsstaat, was weiß ich, was sie noch alle sagen. Er beleidigt Allah subhanahu wa ta'ala. Und du willst nicht sagen, was weiß ich, der Präsident oder der Tahut oder der Muschrik ist ein Muschrik. Und mein Feind im Namen Allahs. Aber der deine Mutter beleidigt hat, da widersetzt du dich sofort. Und willst dich schlagen und was weiß ich was. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nächste Fatwa von Abdul Latif ibn Abdirrahman, er sagt, Man kharaja ma'a al-mushrikin liqital al-muslimin taw'an wa ikhtiyaran wa a'anahum bi badanihi wa mali fala shaka anna hukmuhu hukmuhum fil kufri. Subhanallah. Wer mit den Muschrikin rausgeht, also in den Kampf zieht, ja, er geht mit den Muschrikin in den Kampf, im Kampf gegen Muslime, tau'an wa ikhtiyaran, freiwillig und ohne Zwang, er selber, ja, er geht freiwillig, der wurde nicht gezwungen, ja, und hilft den Muschrikin mit seinem Körper und mit seinem Vermögen im Kampf gegen Muslime, فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. Es gibt keinen Zweifel, dass das Urteil über ihn der gleiche Urteil ist wie der Urteil über die Muschrikin in welcher Sache? Im Kufr. Der gleiche Urteil. Ha? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Jemand geht freiwillig und kämpft mit den Muschrikin gegen Muslime. Ha? Egal wer diese Muslime sind. Ha? Egal wer diese zurückgeblieben, aber sie sind Muslime. Die wissen nicht, was Handy ist. Egal, aber sie wissen, was La ilaha illallah ist. Ja? Was verstehen wir aus dieser Aya? Aus dieser Aussage des Sheikhs rahimahullah ta'ala. Ja? Und diese, jemand wird kommen und sagen, ja, was der Sheikh sagt, was ist er? Ist das, ja? Das, was er sagt, wo sind die Beweise aus Koran? Sagt mir nur einen. Nein, nein, wir reden eine Aya aus Koran. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Wer von euch sie als Eulia nimmt, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, er gehört zu ihnen. Wer mit ihnen kämpft zusammen, wer loyal mit ihnen ist, wer sie liebt und mit ihnen, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Das ist eine Aya von vielen. Subhanallah. Was ist jetzt? Die türkischen Soldaten, die im NATO gegen Afghanen kämpfen. Die saudischen Soldaten, die gegen Muslime in Jemen kämpfen. Die bosnischen Soldaten, die unter der amerikanischen Flagge in Irak kämpfen. Alle diese Völker bekennen sich zum Islam. Was ist ihr Hukm? Hukmuhum, Hukmu, man qatilu ma'hum. Hukmu al-Kuffar. Ihr Urteil ist der Urteil von dem, mit dem sie gemeinsam gegen Muslime kämpfen. Deswegen sagen wir, alle bosnischen Soldaten, die in der amerikanischen Armee kämpfen, was sind sie? Amerikaner. In Religion. Was ist deine Religion? USA. Ja. Wallah. Alle türkischen Soldaten, die gegen Afghanen kämpfen, was ist ihr Hukm? Kufr. Und so weiter und so weiter. La hawla wa la quwwata illa billah. Sheikh Hamad ibn Atiq rahimahullah sagt, kaddal al-Quran wa sunnah ala an al-muslim idha khasalat minhum walatu ahli shirk wal inqiyad lahum irtadda bidhalika an dinihi. Der Quran und Sunna deuten klar darauf hin, dass ein Muslim, wenn es passiert, dass ein Muslim die Leute des Schirks unterstützt und denen gehorcht und ihnen befolgt, hier ist natürlich alles freiwillig gemeint, ihr Tete Vidalik Andinihi, er ist aus dem Islam rausgetreten, Murtad ist er geworden, Ridda. Ridda bedeutet Abtrünnigkeit. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Dann sagt also die anderen Ulema von Ahlul Najd, فَمَنْ أَعَانَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَمَدَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مَالِهِ بِمَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ اخْتِيَارَ مِنْهُ فَكَدْ كَفَرْ. Derjenige, der den Muschrikin hilft gegen Muslime und ihnen seine Unterstützung gibt, mit, also finanzielle Unterstützung gibt, dass sie gegen Muslime kämpfen, ja, im Krieg gegen die Muslime, اخْتِيَارَ مِنْهُ, freiwillig, فَكَدْ كَفَرْ, er hat Kufr begangen. Du gehst jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zu den Marines, gehst dort und sagst, Salas, ich gebe euch 5000 Euro, kauft euch Schuhe, diese Kebar-Messer zum Schlachten von Muslimen, kauft euch Westen, Granaten, geht's, ich gebe euch 5000 Euro von mir, Spende im Kampf gegen den Terror. Was ist mit diesem Typ? Er ist kein Muslim, wallahi. Und wer jemand sagt, er ist ein Muslim, dann ist er selber ein Kafir, wallahi ladim. Er versteht Koran und Sunnah nicht. Auch wenn er sagt, ja, aber ich habe einen Sheikh von Hadith gelernt. Du bist ein Kafir, egal bei wem du gelernt hast. Ja, aber ich habe in Medina studiert. Recht gehabt. Das wird noch ein Beweis gegen dich sein, Yawm al-Qiyamah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ikhtiyaren haben wir hier gesagt, freiwillig. Aber wenn die Kuffar kommen und es dir wegnehmen, was willst du machen? Die haben es dir weggenommen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht in deinem Herzen die Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit mit der Sache. La hawla wa la quwwata illa billah. Nächste Fatwa von Sheikh Abdullah ibn Qa'ud und Abdullah ibn Hudayyan und Abdurrazzaq Afifi und Abdulaziz ibn Baz rahimahumullah ta'ala, die sagen, Muwalatul Kuffar التي يكفر بها من ولاهم هي مهبتهم ونصرتهم على المسلمين ومجرد ولا مجرد التعامل معهم بالعدل ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام. موالاة الكفار, موالاة الكفار, die Loyalität oder Unterstützung der Kuffar, die Kufr ist, das ist welche? Wie jemand mitkommt und sagt, du bist mit Kuffar, du hast mit denen zu tun, bist Kafir. Das ist falsch. Wenn du sagst, du hast mit Kuffar und mit Mushrikin zu tun, wann bedeutet das Kufr, dass du aus dem Islam rausgekommen bist? Mahabbatuhum, die Liebe zu ihnen, dass du sie liebst. Du liebst sie und ihren Kufr und ihren Schirk. Und du unterstützt sie im Kampf gegen Muslime. Dann bist du ein Kafir. Aber wenn du mit ihnen arbeitest, Ta'amul mit ihnen, dass du mit ihnen arbeitest, mit Gerechtigkeit, Einkauf, Verkauf, du willst ihnen natürlich nicht, wie sagt man das, betrügen. Sobald jemand kommt und sagt, schau, ich verkaufe dir ein Handy, und du siehst, der will dich nicht betrügen, du darfst ihn auch nicht betrügen. Versteht ihr, wie Barakallahu fikum? Das ist verboten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, la yajrimannakum shana'anu qawmin ala illa ta'dilu. Die Verabscheuung gegenüber einem Volk darf euch niemals dazu führen, ungerecht zu sein. Das ist deine Arbeit, Habibi. Ein Kafir kommt zu dir und sagt, Allah, ich werde dir die Mauer hier machen und so. Wie viel zahlst du? 15 Euro die Stunde. Wie viel brauchst du? Ich brauche 2 Tage. Wie viel arbeitest du täglich? 9 Stunden. Mal 2 Tage, 18 Stunden. Jemals 15 Euro. Wann willst du das Geld? Im Voraus oder danach? Er sagt, danach, vielleicht gefällt dir die Arbeit nicht und man muss was ausbessern. Gut, er kommt, macht seine Arbeit. Was ist an dir? Bismillah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ein Muslim handelt so. Er hat dir die Wand gemacht und du zahlst ihm das Geld für ihm seine Religion, dir deine Religion. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Diese Sachen sind klar und deutlich, dass jemand das nicht vermischt. Und sagt, ja, er ist aber ein Muschrik. Ja, er ist ein Muschrik. Aber er kämpft nicht gegen Islam. Kämpft er gegen Islam? Nein, tut er nicht. Er will sein Geld. Und diese Art von Kuffar, ehrlich gesagt, sind Mahallu Da'watina. Das sind Leute unserer Da'wa. Er will nicht. Ja, ihn interessiert das Ganze nicht. Er sieht selber, dass seine Führer, die größten Blutsauger sind. Die haben ihm das Blut ausgesaugt. Er ist 60 Jahre, er hat nicht 5000 Euro, hat er nicht, wie sagt man das, auf die Seite legen können. Von den ganzen Systemen, die ihn richtig ausgebeutet haben. Die Kommunisten haben ihm Blut ausgesaugt. Dann kamen die Nationalisten, dann kamen jetzt die Demokraten. Alle saugen ihn aus. Und er ist was am Ende? Er sagt, mir ist egal, wer Präsident wird. Soll Hoxha Präsident werden, ist mir wurscht. Die Taliban sollen Präsident werden, Hauptsache. Ich bekomme meine Rechte niemand. Ich habe was zu essen, subhanallah. Meine Kinder können in die Schule gehen. Ich werde nicht ausgeraubt. Ich werde nicht auf der Straße getötet. Wallahi, deswegen versucht man ständig, das Bild des Islams bei den Europäern so zu verdrehen. Subhanallah. Zu der Zeit der Taliban. Die Leute haben sich nicht auf der Straße gegenseitig ausgeraubt, getötet, vergewaltigt. Schaut euch jetzt Serbien an, Europa. Liest Nachrichten, Wallah, ich lese jeden Tag Nachrichten. Der wurde ausgeraubt, die Frau wurde vergewaltigt, der hat sein Kind getötet, der hat das gemacht, er hat das gemacht, er hat das gemacht. Und dann, wenn du kommst und sagst, Gesetz, er sagt, das ist der 14. Jahrhundert, das ist das Gesetz der Kirche, wo sie noch Hexen verbrannt haben. Dann sage ich, okay, gut, dann lasst die Kriminellen weitermachen, was sie machen. Beklagt euch aber nicht später. Ja? Die Leute, ich lese Kommentare. Irgendeine Frau sagt, oh mein Gott, wie lange soll das noch gehen? Man darf nicht mehr, sobald es dunkel wird, man darf nicht in Belgrad, in der Hauptstadt, auf der Straße spazieren, aus Angst, dass man nicht ausgeraubt wird. Ja, so ist das auch. Das ist so ein Gesetz. Das ist das Gesetz, was ihr gewählt habt. Offiziell ist es verboten, Drogen zu verkaufen. Offiziell. Aber wer macht es inoffiziell? Wer führt die ganzen Geschäfte der Drogen und so weiter und so weiter? Habibi, wir reden nicht davon, sondern wir reden, dass die großen Fische in der Politik, dass sie die Tür öffnen, wann sie wollen und schließen sie, wann sie wollen. Für was? Für Geld. Glaubst du, ihn interessiert das Volk? Der hat eine Villa, hat Autos, nicht eins, mehrere Autos. Er hat die besten Weiber, er hat, wie sagt man das, die besten Bodyguards. Er hat Politiker. Subhanallah, subhanallah. Sie jagen uns ständig und beobachten uns. Und der, wie heißt der, der Ex-Finanzminister, er hat sie richtig auseinandergenommen. Grasser. Ja. Er hat sie. Wer zweifelt, Barakallahu fikum, wer diese ganzen, wie sagt man das, Verhandlungen und verfolgt? Wer zweifelt, dass er sie richtig, wie sagt man das, ausgebeutet hat? Niemand zweifelt daran. Ja? Er ist aber klug. Er ist klug, hat viel Kohle auf die Seite gesteckt, dass er jetzt in der Politik nicht ist oder dass man ihn verbannt hat aus der Politik und so, das ist ihm wurscht. Das, was er wollte, hat er erreicht. Und was ist jetzt? La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen sagen sie, die Taliban töten Frauen, die Taliban machen dies, die Taliban machen das, die Taliban... Warum? Nur damit die Leute ein schlechtes Bild haben von Islam. Ja? Und nur damit die Leute sagen, wenn das so ist, wenn das wirklich Wikinger sind, Barbaren, Menschenfresser, dann ist es eh in Ordnung, dass Amerika sie angegriffen hat. Weil dieses Übel wird sich auf die ganze Welt verbreiten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sobald ein Kafir aus seiner eigenen Erfahrung, er hat ja mit Muslimen zu tun gehabt, sobald er rauskommt und sagt, nein, nein, nein, Leute, so ist es nicht wie die Kuffar, wie unsere Leute, ist er selber ein Kafir, wie die das den Menschen, wie sagt man das? Präsentieren wollen? Aywa. So ist es nicht, ich kenne diese Leute, ich war in Afghanistan, ich war in Pakistan, ich war. Diese so Leute sind überhaupt nicht so, subhanallah. Er wird sofort, er verschwindet plötzlich. Wo ist er? Was ist mit ihm geworden? Ist er? Er ist auf Urlaub gegangen. Einen sehr langen Urlaub. La haula wa la quwwata illa billah. Die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass der Islam an die Menschen kommt. Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das gleiche ist auch in unserer Zeit. Die wollen uns immer schlecht darstellen in den Medien, in den langen Bärte haben sie und ah, was ist so ein langer Bart? Was ist denn? Dein Priester in der Kirche hat auch langen Bart. Was ist mit dir? Ja? Erinnert er dich an Terrorismus? Nein, er ist geistlich, er ist für meine Seele zuständig. Ja, für deine Seele ist er zuständig. Du hast deine Seele dem Teufel verkauft. Und deine Kinder hast du denen auch verkauft. Ja. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wie diese britische Journalistin, die wurde von der Taliban festgenommen und hat dann sogar den Islam angenommen. Die hat ihn dann auch eingeschleppt. Weg ist er. Die verhängen ihn, keine Ahnung, gegen was. Am Ende wird er angeklagt, dass er Terrorismus unterstützt hat. Ja? Er hat aber damit nichts zu tun. Er hat nur ein gutes Wort für sie eingelegt. Er hat gesagt, nein, diese Leute sind nicht so. Ich habe sie anders erlebt. Ich habe sie anders erlebt. Und es ist auch logisch, wenn ich dorthin gehe, als ein Amerikaner oder Brite, dass sie mich festnehmen. Was habe ich, dort herumzuschnüffeln, anstatt dass ich irgendwo in London Chips und Fisch esse? Ja? Ich schnüffel irgendwo in den Bergen von Hindukusch, die werden mich sicher festnehmen. Ha? Das ist ja logisch. Ist das nicht? Das ist logisch, das ist auch nur fair. Und dann, wer bist du, was willst du und so. Als sie gesehen haben, dass er in dem Krieg eine ganz andere Rolle spielt, haben sie ihn, Allahu Musta'an, den Islam erklärt und Allahu Musta'an, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, sie werden ihr Vermögen ausgeben. Sie geben es aus. Und die Aya, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Die Ungläubigen geben ihr ganzes Vermögen aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Die halten die Menschen von Religion ab. Die ganzen Kampagnen und Medien und Filme drehen sie. Hollywood-Filme drehen sie, damit sie dir direkt oder indirekt eine Idee reinbringen, dass der Islam schlecht ist. Direkt oder indirekt. Subhanallah, die ganzen Hollywood-Filme, die stecken viel, viel, viel Geld ein. Sie geben alles, was sie haben, nur damit die Leute nicht Islam annehmen. Aber die Leute nehmen trotzdem Islam an. Ja? Auch bei dieser großen Schwäche, die Schwäche der Muslime ist wirklich, hat den Tiefpunkt erreicht in unserer Zeit. Ja? Aber auch bei dieser Schwäche, Menschen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nehmen den Islam tagtäglich an. Dann was wird es sein? Was wird passieren an dem Tag, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen ihre Kraft wieder zurückgibt, wie damals, als sie Spanien beherrscht haben, als sie mit Spanien geherrscht haben? Was wird dann wohl passieren? Subhanallah. Deswegen hier, Allah subhanahu wa ta'ala braucht niemanden. Barakallahu fikum. Er ist Rabbul Alamin. Braucht er die Menschen? Nein, die Menschen brauchen ihn. Sobald die Muslime sich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernen, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie er wird sie sich selbst überlassen. Aber wenn Menschen eine starke Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala haben, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie unterstützen. Auch wenn sie eine kleine Gruppe sind, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Wie viele kleine Gruppierungen haben große Heerscharen und Armeen besiegt mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis. Subhanallah. Interessant, ha? La hawla wa la quwwata illa billah. Und inshallah ta'ala, das war Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Kuffar geben ihr ganzes Vermögen aus, um die Leute von Allah abzuhalten. Sie werden dieses Vermögen eines Tages ausgeben. Sie werden es ausgeben. Und sie geben es auch. Schaut jetzt, diese ganze diese Finanzkrise. Ein Staat nach dem anderen stürzt langsam. Braucht eine Finanzspritze. Ja. Von wem? Vom Hitlerstaat. Wallah. Hitlerstaat spritzt. Allahu Akbar. Na, auf Kosten von wem? Auf Kosten von armen, unschuldigen Schwachköpfen. Ja? Die haben kein Leben, Wallahi, die haben kein Leben. Er arbeitet wie ein Viech, Tag und Nacht. Ja? Die Hälfte von dem, was er verdient hat, nimmt sich der Staat und schickt es nach Griechenland. Und Spanien. Ja? Und Spanien und in das Militär. Und das Militär kämpft dann irgendwo dort. Das ganze Geld geht verloren. Leben werden gegeben. Und für was? Für was ist das alles? Für was? Allahu Musta'an. Aber sie sind selber schuld. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir haben nichts zu verlieren. Alles, was wir haben, gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Unsere Leben gehören Allah. Er entscheidet, wie wer lange lebt. Er entscheidet, wann wir sterben, subhanahu wa ta'ala. Er entscheidet, was mit uns sein wird. Er entscheidet, wer gewinnt, wer verliert. Ja? Wir haben nichts zu verlieren. Wir gehorchen Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Propheten alayhi salatu wassalam. Wir befolgen die Sunna, bemühen uns als Muslime zu leben, so viel wir können. Und das ist unsere, wie sagt man das, unsere einzige Sorge. Unsere Sorge ist, dass wir bei Allah subhanahu wa ta'ala unsere, wie sagt man das, Rechenschaft abgeben. Das ist unsere Sorge, dass wir uns inshallah ta'ala die Prüfung, die Yom al-Qiyamah sein wird vor Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir gefragt werden über das, was wir gemacht haben, wieso wir es gemacht haben und über das, was wir nicht gemacht haben, wieso wir es nicht gemacht haben, wir hätten es aber machen sollen. Das ist unsere Sorge. Die ganze Sorge und das, was die ganzen, wie sagt man das, die ganze List der Kuffar, wir sagen, innahum yakiduna kaydan. Sie machen List, sie schmieden List. Und Allah, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Und ich schmiede auch List gegen sie. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala schmiedet List gegen sie. Und dreht ihren eigenen Fall gegen sie um. Sie machen Technik und Technologie und dies und das und da. Ja. Michael Kalaschnikow. Als er Kalaschnikow hergestellt hat. Was glaubt ihr, für wen es hergestellt hat? Ja. Für wen? Für die ganzen russischen Republiken, die sich Islam zu, wie sagt man das? Die ganzen muslimischen, wisst ihr, wie viele dieser Republiken Muslime sind? Beginnen wir, Habibi, also direkt nach der Türkei, beginnen wir. Tadschikistan, Kasachstan, Aserbaidschan und weiter, so alle diese Republiken, dann die Republiken von Kaukasus, alles, alles muslimische Länder. Michael Kalaschnikow stellt ein Gewehr, damit wir die Muslime richtig fertig machen können. Allahu Akbar. Die Muslime haben damit profitiert. Allahu Musta'an. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Haben wir noch Zeit? Eine Minute. Das war wichtig. Egal, wir erwähnen das und ihr könnt mich dann, inshallah, nächstes Mal erinnern. Imam Al-Hassan Al-Basri. Hassan al-Basri rahimahu ta'ala sagt, لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. فإنه يمرض قلبك. لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. Sitze nicht mit einem Mubtadi'a. Sitze nicht mit den Leuten der Bid'a, weil sie machen dein Herz krank. Sie werden dein Herz krank machen. Sitze nicht mit den Leuten der Bid'a. Und sagt Ibrahim al-Nahai, al-Imam Ibrahim al-Nahai, rahimahullah ta'ala, La tujalisu ahl al-bid'a, wa la tukallimuhum, fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Sitzt nicht mit, Bismillah. Sitzt nicht mit Leuten der Bid'a und redet nicht mit denen, weil ich habe Angst um euch, dass eure Herzen nicht abfallen von der Religion. Eure Herzen, eure Körper äußerlich sind noch, aber du fühlst dich gezogen zu seiner Bid'a. Ha? Aber was? Solange ihr keine Beweise aus Koran und Sunna und Ijma der Umma hat für Taten, die er macht, oder besser gesagt, oder er macht das Gegenteil von Koran und Sunna und der Ijma der Umma, sitzt nicht mit ihm und redet nicht mit ihm. Weil es könnte passieren, dass dein Herz krank wird. Zu wem sagt das Ibrahim al-Nahai? Er hat das nicht zu Ulema gesagt, zu Imamen, die so sind wie er. Ja? Weil sie müssen mit Ahlul Bidah reden. Sie müssen sie aufdecken und fertig machen. Ja? Aber die anderen Muslime, die kein Wissen haben, die kein Ilm haben, die nicht mit Ahlul Bidah diskutieren können, rede nicht mit ihm, Habibi. Ja? Zum Beispiel, Allahu Mustan, du schickst einen Jahil, er soll mit einem Rafidi diskutieren, der wirklich Kopf ist voller Philosophie. Ja? Dieser Rafidi, der redet, der ist ein guter Redner und redet und hat. Ja? Und der Muslim, er kennt sich nicht aus, er hat nur ein ehrliches Herz und ihm sind die Sachen klar, Alhamdulillah. Aber er hat nicht so viele Beweise, er hat nicht so viele, er kann ihre Schubuhat nicht aufdecken, weil er nicht viel gelesen hat und gelernt hat. Ja? Sie zwei diskutieren öffentlich. Der Rafidi macht ihn fertig. Und wie sieht das aus? Es sieht dann so aus, als ob die Rafidi auf Hack wären und die Sunniten sind alle unwissend, wie der sie vertritt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen schickt man nur die Ulema, die Gelehrten, dass sie die Wissen haben, um ihre Schubuhat aufzudecken. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Alhamdulillahi Rabbil. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und alle Muslimen. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Thank you.